Beste an unserem Leben. Sie haben denunziert, haben geschmiert, haben unterdrückt, abgehört, Familien zerstört. Sie wussten, dass sich das nicht gehört, gingen über Leichen, waren die Reichen. Gehörten ihnen, mit ihnen konnten sie verdienen, mit allen Mitteln haben sie geschützt, was in ihren Köpfen sitzt. Sie hatten keine Skrupel, jeder kam ins Visier, der nicht dachte, tat und sagte: Wir bleiben hier. Der Staat war nicht sicher, die Bürger zu halten. Gehen durften irgendwann nur die Alten. Das ist lange nun vorbei. Geblieben ist die Spreu. Die marschieren wieder, sie sind die Krieger. Erzogen zum Mitlaufen, sich zusammenraufen gegen Fremde im Land, die mit anderem Gewand. Und starke Hand kennen sie, das wollen sie im rechten Land. Denunzieren, überwachen, hintenrum lassen sie es wieder krachen. Das ist wirklich nicht zum Lachen. Es ist zum Widerstand machen. Denunzieren, überwachen, hintenrum lassen sie es wieder krachen. Das ist wirklich nicht zum Lachen. Es ist zum Widerstand machen.